Zweites Buch. Stufe um Stufe zur Zivilisation. Herr Porwondra liest Zeitung. Es gibt Leute, die sammeln Briefmarken und solche, die Erstdrucke sammeln. Herr Porwondra, Portier im Hause G.H. Bondi, hatte lange Zeit den Sinn des Lebens gesucht. Jahre schwankte er zwischen dem Interesse für Urzeitgräber und der Leidenschaft für Außenpolitik. Eines Abends offenbarte sich ihm jedoch plötzlich, was ihm bislang gefehlt hatte, damit sein Leben ein wahrhaft volles werde. Große Dinge kommen meist unverhofft. An jenem Abend las Herr Porwondra Zeitung. Frau Porwondra stopfte Franzis Socken und Franzi tat, als ob er die linken Donauzuflüsse auswendig lernte. Es herrschte gemütliche Ruhe. »Da, sieh mal einer an«, brummte Herr Porwondra. »Was denn?« fragte Frau Porwondra und zog ein neues Stopfgarn durchs Nadelöhr. »Ja, aber das...« »Das da, mit den Molchen«, meinte Vater Porwondra. »Ich lese hier, dass im letzten Quartal 70 Millionen davon verkauft wurden.« »Das ist viel, nicht?«, fragte Frau Porwondra. »Na, das will ich meinen. Das ist ja eine riesige Zahl, Mutter. Bedenke nur, 70 Millionen.« Herr Porwondra schüttelte den Kopf. »Daran lässt sich sagenhaftes Geld verdienen.« »Und wie viel Arbeit jetzt erledigt wird?« fügte er nach einigem Überlegen hinzu. »Hier lese ich, wie überall lauter neue Länder und Inseln gebaut werden. Ich sage dir, jetzt können die Menschen so viel Festland bauen, wie viel sie wollen. Das ist ein großes Ding, Mutter. Ich sage dir, das ist ein größerer Fortschritt als die Entdeckung Amerikas.« Herr Porwondra verfiel in tiefes Nachdenken darüber. »Eine neue Epoche in der Geschichte, weißt du? Ja, Mutter, wir leben in einer großen Zeit.« Danach herrschte wieder lange Zeit heimelige Stille. Plötzlich machte Vater Porwondra einen aufgeregten Zug aus seiner Pfeife. »Und wenn ich bedenke, dass es ohne mich dazu gar nicht gekommen wäre, wozu? Na, zu dem Molchhandel, zu dieser neuen Ära. Wenn man es genau nimmt, so war es eigentlich ich, der das eingefädelt hat.« Frau Porwondra blickte von ihrer Socke auf. »Ich bitte dich, wieso?« »Weil ich doch damals den Kapitän bei Herrn Bondi vorgelassen habe. Hätte ich ihn nicht angemeldet, wäre der Kapitän nie mit Herrn Bondi zusammengetroffen. Ohne mich, Mutter, wäre nichts daraus geworden, rein gar nichts.« »Vielleicht hätte der Kapitän jemand anderen gefunden«, wandte Mutter Porwondra ein. In Vater Porwondras Pfeife röchelte es geringschätzig. »Was du schon davon verstehst. So etwas stellt nur G.H. Bondi auf die Beine. Der sieht weiter als sonst jemand, meine Liebe. Andere hätten da höchstens eine Narretei oder einen Betrug dahinter gesehen, aber Herr Bondi nicht. Der nicht. Der hat einen Riecher, meine Liebe.« Herr Porwondra versank in Erinnerungen. »Dabei sah dieser Kapitän gar nicht danach aus. So ein dicker Onkel war das. Ein anderer Portier hätte gesagt, was denn, Mensch, Herr Bondi ist nicht daheim und überhaupt. Aber ich hatte schon damals so eine Ahnung, oder was? Ich melde ihn an, dachte ich. Vielleicht kriege ich hinterher einen Rüffel, aber ich nehme es auf mich und melde ihn an. Wie ich immer sage, ein Portier muss einen Riecher für die Leute haben. Manchmal klingelt einer, sieht aus wie ein Baron und ist doch nur ein Vertreter für Kühlschränke. Und ein andermal kommt so ein fetter Onkel und da steckt dann was dahinter. Man muss sich eben mit den Leuten auskennen«, überlegte Vater Porwondra. Daran siehst du, Franzi, was ein Mensch auch in untergeordneter Stellung leisten kann. Nimm dir ein Beispiel daran und trachte immer, deine Pflicht zu erfüllen, wie ich es getan habe. Herr Povondra nickte dazu feierlich und ergriffen. Ich hätte diesen Kapitän an der Tür abfertigen und mir das Treppensteigen ersparen können. Ein anderer Portier hätte ihm hochnäsig die Tür vor der Nase zugeknallt und hätte damit diesen sagenhaften Fortschritt in der Welt verhindert. Merke dir, Franzi, wenn jeder seine Pflicht erfüllen würde, dann wäre die Welt in Ordnung. Und höre zu, wenn ich dir etwas sage. Ja, Vati, brummte Franzi unglücklich. Vater Povondra räusperte sich. Reich mir die Schere, Mutter. Ich sollte mir das aus der Zeitung da ausschneiden, damit ich einmal ein Andenken an mich habe. Und so kam es also, dass Herr Povondra Zeitungsausschnitte über die Molche zu sammeln begann. Seiner Sammelwut verdanken wir viel Material, das sonst in Vergessenheit geraten wäre. Was er Gedrucktes über die Molche fand, schnitt er aus und bewahrte es auf. Es soll hier nicht verheimlicht werden, dass er nach anfänglicher Verlegenheit lernte, auch in seinem Stammcafé die Zeitungen zu plündern, wenn die Molche darin erwähnt wurden. Und dass er nahezu die Virtuosität eines Zauberkünstlers darin erlangte, die betreffende Zeitungsseite direkt unter den Augen des Oberkellners herauszureißen und mitgehen zu lassen. Es ist ja bekannt, dass alle Sammler bereit sind, zu stehlen und zu morden. Nur um ihrer Sammlung eine neue Errungenschaft einzuverleiben. Allerdings schmälert das nicht ihren moralischen Charakter. Sein Leben hatte jetzt einen Sinn bekommen, denn es war das Leben eines Sammlers. Abend für Abend ordnete und las er seine Ausschnitte unter den nachsichtigen Augen von Frau Povondra, die ja wusste, dass jedes Mannsbild zum einen Teil ein Narr, zum anderen ein kleines Kind ist. Soll er lieber mit seinen Ausschnitten spielen, als abends in die Kneipe gehen und Karten spielen? Sie machte sogar im Wäschekasten Platz für seine Schachteln, die er sich für seine Sammlung selbst zusammengeklebt hatte. Kann man von einer Ehe- und Hausfrau mehr verlangen? Wie wir schon sagten, ist uns durch die Sammlung des Herrn Povondra umfangreiches historisches Material über die ganze Geschichte mit den Molchen erhalten geblieben. Damit ist allerdings nicht gesagt, dass es einen wissenschaftlich vorgehenden Historiker befriedigen könnte. Zum einen vermerkte Herr Povondra bei seinen Ausschnitten weder Fundstelle noch Datum, weswegen wir meist nicht wissen, wann und wo das betreffende Dokument erschienen ist. Zum anderen bewahrte Herr Povondra vor allem die langen Artikel auf, die er für wichtiger hielt, während er knappe Meldungen und Depeschen einfach in den Kohlenkasten warf. Demzufolge besitzen wir außerordentlich wenig Nachrichten und Fakten über den gesamten Zeitabschnitt. Und schließlich griff auch die ordnende Hand von Frau Povondra in die Sache ein, immer dann, wenn die Schachteln des Herrn Povondra bedenklich voll zu werden begannen, pflegte sie heimlich, still und leise einen Teil der Ausschnitte herauszunehmen und zu verbrennen, was mehrmals im Jahr geschah. Sie verschonte nur jene, die nicht so schnell zunahmen wie die Ausschnitte in malabarischer, tibetischer oder koptischer Schrift. Die blieben uns nahezu komplett erhalten, sind uns jedoch wegen gewisser Lücken in unserer Bildung nicht von großem Nutzen. Das uns zur Verfügung stehende Material über die Geschichte der Molche ist also recht bruchstückhaft, etwa wie die Grundbücher des 8. Jahrhunderts nach Christus oder die gesammelten Werke der Dichterin Sappho. Nur gelegentlich ist also eine Dokumentation über diesen oder jenen Abschnitt jenes großen geschichtlichen Geschehens erhalten geblieben, dass wir trotz großer Lücken unter der Überschrift auf den Stufen der Zivilisation zusammenzufassen versuchen. Auf den Stufen der Zivilisation, die Geschichte der Molche. Die geschichtliche Epoche, die G.H. Bondi in jener denkwürdigen Hauptversammlung der Pazifischen Exportgesellschaft mit den prophetischen Worten über das hereinbrechende Utopia ankündigte, kann man im historischen Ablauf nicht mehr in Jahrhunderten oder Dezennien messen, wie es in der bisherigen Weltgeschichte üblich war, sondern in Quartalen, in denen die vierteljährlichen Wirtschaftsstatistiken erscheinen. Als Beweis möge gleich der erste Ausschnitt aus Herrn Povondras Sammlung dienen. Molchmarkt. CTK. Nach dem jüngsten vom Salamander-Syndikat zum Quartalsende herausgegebenen Bericht stieg der Absatz der Molche um 30%. In 3 Monaten wurden fast 70 Millionen Molche, insbesondere nach Süd- und Mittelamerika, Indochina und italienisch-Somaliland geliefert. In der nächsten Zeit stehen die Vertiefung und Erweiterung des Panamakanals, die Säuberung des Hafens von Guayaquil sowie die Beseitigung einiger Untiefen und Riffe in der Torresstraße an. Allein hierbei müssen Schätzungen zufolge vergleichsweise 9 Milliarden Kubikmeter Erdreich bewegt werden. Der Bau von schweren Luftverkehrsinseln auf der Linie Madeira-Bermudas soll erst im nächsten Frühjahr in Angriff genommen werden. Die Auffüllung der Marianen im japanischen Mandat schreitet voran. Bisher wurden 340.000 Hektar neuen sogenannten leichten Festlands zwischen den Inseln Tinian und Saipan gewonnen. Im Hinblick auf die wachsende Nachfrage bleiben Molche fest im Preis und notieren Leading 61, Team 620. Die Vorräte sind ausreichend. In dieser Zeit läuft nämlich die Produktion der Geschichte, wenn man das so ausdrücken darf, en gros ab. Deshalb beschleunigt sich das Tempo der Geschichte außergewöhnlich. Heute können wir einfach nicht mehr 100 Jahre warten, bis etwas Gutes oder Schlechtes mit der Welt geschieht. Beispielsweise die Völkerwanderung, die sich einst über mehrere Generationen hinzog, müsste bei der heutigen Organisation des Verkehrs alles in allem in 3 Jahren zu schaffen sein. Sonst könnte man daran nicht verdienen. Ähnlich steht es mit dem Untergang des Römischen Reiches, mit der Kolonisierung der Kontinente und so weiter. All dies könnte man heute unvergleichlich schneller bewerkstelligen, wenn man es kapitalkräftigen Unternehmen übertragen würde. So gesehen ist der Riesenerfolg des Molch-Syndikats und sein nachhaltiger Einfluss auf die Weltgeschichte zweifellos wegweisend für die Zukunft. Die Geschichte der Molche ist also von allem Anfang an dadurch gekennzeichnet, dass sie richtig und rationell organisiert war, am meisten darum verdient gemacht hat sich, wenn auch nicht allein, das Molch-Syndikat. Es sei mit Anerkennung vermerkt, dass auch Wissenschaft, Philanthropie, Aufklärung, Presse und andere Faktoren einen nicht geringen Anteil an der erstaunlichen Verbreitung und am Fortschritt der Molche besitzen. Nichtsdestotrotz. Es war das Molch-Syndikat, das gewissermaßen Tag für Tag neue Kontinente und neue Ufer für die Salamander eroberte, auch wenn es manches Hindernis, das diese Expansion bremste, überwinden musste. Von solchen Hindernissen zeugt zum Beispiel folgende Zeitungsmeldung ohne Datum. England verschließt sich den Molchen. Reuter. Auf eine Anfrage des Unterhausmitglieds Mr. J. Leeds antwortete heute Sir Samuel Mandeville, die Regierung seiner Majestät habe den Suezkanal für sämtliche Molchtransporte gesperrt. Sie gedenke ferner nicht zuzulassen, dass auch nur ein einziger Molch an den Küsten oder in den Hoheitsgewässern der britischen Inseln beschäftigt werde. Der Grund für diese Maßnahme, so Sir Samuel, ist einmal die Sicherheit der britischen Inseln, zum anderen die Gültigkeit alter Gesetze und Verträge über die Bekämpfung des Sklavenhandels. Auf eine Zusatzfrage des Parlamentsmitglieds Mr. B. Russell teilte Sir Samuel mit, dass die britischen Dominions und die Kolonien von dieser Haltung natürlich unberührt blieben. Die Quartalsberichte des Syndikats zeigen, wie nach und nach die indischen und chinesischen Häfen von den Molchen besiedelt wurden, wie die Molchkolonisierung die Küsten Afrikas überschwemmte und auf den amerikanischen Kontinent übergriff, wo alsbald neue, modernste Molchbrutfarmen im Golf von Mexiko entstanden, wie neben diesen breiten Kolonisierungswellen kleine Truppen von Molchen als Pioniere der Vorhut eines künftigen Exports ausgesandt wurden. Kurz und gut, zum Unterschied von der menschlichen Besiedlung der Welt geschah die Verbreitung der Molche planmäßig und großzügig. Der Natur überlassen, hätte sie sich sicherlich über Jahrhunderte und Jahrtausende hingezogen. Die Natur war und ist eben nie so unternehmungslustig und zweckorientiert wie der Mensch bei Produktion und Handel. Es scheint, als ob die rege Nachfrage auch die Fruchtbarkeit der Molche beeinflusst hätte. Der Laichertrag aus einem Weibchen stieg bis auf 150 Kaulquappen im Jahr. Die einst regelmäßig von Haien verursachten Verluste gingen nahezu auf Null zurück, als die Molche mit Unterwasserpistolen und Dum-Dum-Geschossen zur Verteidigung gegen Raubfische ausgerüstet wurden. Die Verbreitung der Molche ging natürlich nicht überall gleich ungehindert vor sich. Ehrlich gesagt, es gab nicht wenige Menschen, die vor der Einführung der Molche geradezu warnten. Aber das war schon immer so, dass nämlich jede Neuheit und jeder Fortschritt auf Widerstand und Misstrauen stoßen. Doch dank der tatkräftigen Mithilfe der Weltpresse, die sowohl die riesigen Möglichkeiten des Handels mit den Molchen als auch das damit verbundene, einträgliche und großzügige Anzeigengeschäft richtig einschätzte, wurde die Installierung der Salamander in allen Teilen der Welt meist mit lebhaftem Interesse, ja sogar mit Begeisterung begrüßt. Der Handel mit den Molchen befand sich zum größten Teil in den Händen des Molch-Syndikats, das ihn mit eigenen, speziell zu diesem Zweck gebauten Tankschiffen betrieb. Mittelpunkt des Handels und eine Art Molchbörse war das Salamander Building in Singapur. Der wachsende Umsatz im Molchexport ließ natürlich auch den Schwarzhandel blühen. Das Molch-Syndikat war nicht in der Lage, alle Laichstellen zu kontrollieren und zu verwalten, die der verstorbene Kapitän Van Toch, insbesondere über die kleinen und abgelegenen Inseln Mikronesiens, Melanesiens und Polynesiens verstreut hinterließ, so dass viele Molchbuchten ihrem Schicksal überlassen wurden. Infolgedessen entwickelte sich neben der rationalen Salamanderzucht in beträchtlichem Umfang auch die Jagd auf wilde Molche, die in mancher Hinsicht an die einstigen Seehundjagden erinnerte. Es war eher ein Wildern, aber da es kein Gesetz zum Schutze der Molche gab, wurde es höchstens als unberechtigtes Betreten eines fremden Staatsgebietes geahndet. Weil sich aber die Molche auf jenen Inseln ungemein vermehrten und stellenweise Schäden an Feldern und Gärten der Eingeborenen verursachten, wurden diese wilden Molchfischzüge stillschweigend als natürliches Regulativ der Molchpopulation geduldet. Am meisten verdient um die Verbreitung der Molche machte sich, neben dem gut organisierten Molchhandel und der breit angelegten Propaganda in der Weltpresse, die riesige Welle des technischen Idealismus, die zu jener Zeit die ganze Welt überschwemmte. G.H. Bondi hatte richtig vorausgesagt, dass der menschliche Geist nun mit ganzen neuen Kontinenten und Atlantiden arbeiten werde. Fast täglich wurden neue, gigantische Projekte bekannt. Italienische Ingenieure schlugen einerseits den Bau eines Großitalien vor, das nahezu das gesamte Mittelmeer bis nach Tripolis, die Balearen und den Dodekanes umfassen sollte, andererseits die Gründung eines neuen Kontinents östlich von Italienisch-Somaliland, des sogenannten Lemurien, das eines künftigen Tages den ganzen Indischen Ozean einnehmen sollte. In der Tat wurde mit Hilfe einer ganzen Armee Molche vor dem somalischen Hafen Mogadischu eine neue kleine Insel von 5,5 Hektar aufgeschüttet. Japan projektierte und realisierte zum Teil auch schon eine neue große Insel anstelle der ehemaligen Marianengruppe und bereitete die Zusammenführung der Karolinen- und Marshallinseln in zwei große Inseln vor, die bereits im Voraus Neu-Nippon genannt wurden. Auf jeder sollte sogar ein künstlicher Vulkan eingerichtet werden, der die künftigen Bewohner an den heiligen Fujiyama erinnern sollte. Es verlautete auch, dass deutsche Ingenieure heimlich ein schweres Betonfestland im Sargasso-Meer bauten, das ein künftiges Atlantis darstellen sollte und sogar französische Westafrika bedrohen könnte. Es scheint aber, dass es nur zur Grundsteinlegung kam. In Holland nahm man die Trockenlegung Seelands in Angriff. Frankreich verband auf Guadeloupe, Grande-Terre, Basse-Terre und de la Désirade zu einer gesegneten Insel. Die Vereinigten Staaten begannen auf dem 37. Längengrad mit dem Bau der ersten Luftverkehrsinsel. Zweistöckig, mit Riesenhotel, Sportstadion, Holidaypark und Kino für 5000 Personen. Kurz, es schien, als ob die letzten Schranken gefallen wären, die das Weltmeer dem menschlichen Aufschwung in den Weg legte. Eine freudige Epoche großartiger technischer Pläne brach an. Der Mensch wurde sich bewusst, dass er jetzt erst der Herr der Welt geworden ist. Dank den Molchen, die zur rechten Zeit und sozusagen aus geschichtlicher Notwendigkeit heraus den Schauplatz der Geschichte betreten haben. Es besteht kein Zweifel darüber, dass es jene grenzenlose Vermehrung der Molche nicht gegeben hätte, wenn unser technisches Zeitalter nicht so viele Aufgaben und ein so riesiges Feld dauernder Beschäftigung für sie geschaffen hätte. Die Zukunft der Arbeiter des Meeres schien jetzt für Jahrhunderte gesichert. Dank der wissenschaftlichen Forschung dieser Art gaben es die Menschen auf, die Molche für eine Art Wunder zu halten. Im nüchternen Licht der Wissenschaft verloren die Salamander sehr viel von ihrem ursprünglichen Nimbus der Außerordentlichkeit und Außergewöhnlichkeit. Als Gegenstand psychologischer Tests wiesen sie nur sehr durchschnittliche und uninteressante Eigenschaften auf. Ihre hohe Begabung wurde wissenschaftlich ins Reich der Fabel verwiesen. Die Wissenschaft entdeckte den Normalsalamander, der sich als ziemlich langweiliges und recht beschränktes Geschöpf erwies. Nur die Zeitungen erfanden ab und zu den Wundermolch, der fünfstellige Zahlen im Kopf multiplizieren konnte, aber auch das riss die Leute nicht mehr von den Stühlen. Insbesondere als man entdeckte, dass das bei entsprechender Ausbildung auch der schlichte Mensch kann. Die Menschen begannen, die Molche einfach mit der gleichen Selbstverständlichkeit hinzunehmen, wie sie es bei einer Rechenmaschine oder einem anderen Automaten tun. Sie sahen nichts Geheimnisvolles mehr dahinter, was da weiß Gott warum und wofür aus unbekannten Tiefen aufgetaucht war. Außerdem halten die Menschen nie etwas für geheimnisvoll, was ihnen dient und nützt, sondern immer nur das, was ihnen schadet oder sie bedroht. Und weil die Molche, wie sich zeigte, höchst und vielseitig nützliche Geschöpfe waren, wurden sie einfach als etwas akzeptiert, das im Wesentlichen in die rationale und landläufige Ordnung der Dinge gehört. Es ist schließlich und endlich ganz natürlich, dass die Molche keine Sensation mehr darstellten, als ihre Zahl in der Welt auf 10 Millionen angestiegen war. Das volkstümliche Interesse, das sie hervorgerufen hatten, solange sie eine Art Novität waren, klang noch eine Zeit in Filmkomödien nach, Sally und Andy, Zwei gute Salamander und im Kabarett, wo Sänger und Soubretten, die mit einer besonders schlechten Stimme begabt waren, in der unwiderstehlichen Rolle krächzender Molche mit dürftiger Grammatik auftraten. Sobald die Molche zur alltäglichen Massenerscheinung geworden waren, änderte sich sozusagen auch ihre Problematik. Charakteristisch dafür ist die Umfrage des Blattes Daily Star zum Thema »Haben die Molche eine Seele?« Wir zitieren aus dieser Umfrage einige Aussprüche hervorragender Persönlichkeiten, natürlich ohne Gewähr. »Dear Sir, Mein Freund Reverend H.B. Bertram und ich haben die Salamander über längere Zeit beim Bau eines Dammes in Aden beobachtet. Zwei- oder dreimal sprachen wir auch mit ihnen, doch fanden wir bei ihnen keinerlei Merkmal höherer Gefühle wie Ehre, Glaube, Patriotismus oder Sportsgeist. Und was sonst, frage ich, kann mit Recht als Seele bezeichnet werden? Truly yours, Colonel John W. Britton. Ich habe nie einen Molch gesehen, aber ich bin überzeugt, dass Geschöpfe, die keine eigene Musik haben, auch keine Seele haben. Toscanini. Lassen wir mal die Frage der Seele beiseite. Soweit ich aber die Andreasse beobachten konnte, würde ich sagen, dass sie keine Individualität besitzen. Sie scheinen einer wie der andere zu sein, gleich strebsam, mit den gleichen Fähigkeiten begabt und gleich ausdruckslos. Mit einem Wort, sie erfüllen ein gewisses Ideal der modernen Zivilisation, nämlich den Durchschnitt. André Dartois. Sie haben bestimmt keine Seele. Darin stimmen Sie mit den Menschen überein. Ihr G.B. Shaw. Sollen es Molche sein? Hauptsache, es sind keine Marxisten. Kurt Huber. Ihre Frage bringt mich in Verlegenheit. Ich weiß zum Beispiel, dass mein chinesisches Hündchen Bibi eine kleine und entzückende Seele besitzt. Auch mein persischer Kater Hanuman hat eine Seele. Und was für eine herrliche und grausame Seele. Aber Molche? Gewiss, sie sind sehr begabt und intelligent, die Armen. Sie können sprechen. Madeleine Roche. Sie haben keine Seele. Wenn Sie eine hätten, müssten wir Ihnen die ökonomische Gleichheit mit den Menschen zubilligen. Und das wäre absurd. Henry Bond. Sie haben keinen Sexappeal. Deshalb haben Sie auch keine Seele. Mae West. Sie haben eine Seele, so wie jedes Geschöpf und jede Pflanze eine hat, so wie alles Lebende eine Seele besitzt. Groß ist das Geheimnis allen Lebens. Sandra Barata Naht. Ihre Technik und Ihr Stil im Schwimmen ist sehr interessant. Wir können von Ihnen manches lernen, insbesondere auf den langen Strecken. Toni Weißmüller. Man kann sagen, dass sich die Molch-Sensation alsbald verflüchtigte, um etwas anderem in gewisser Hinsicht soliderem Platz zu machen, nämlich der Molch-Frage. Vorkämpferin, nicht zum ersten Mal in der Geschichte des menschlichen Fortschritts, war natürlich eine Frau. Es war Madame Louise Zimmermann, Rektorin des Mädchenpensionats in Lausanne, die mit außergewöhnlicher Energie und nicht nachlassender Leidenschaft in der ganzen Welt ihre hehre Losung verbreitete. Gebt den Molchen eine ordentliche Schulbildung. Lange Zeit hindurch stieß sie auf Unverständnis in der Öffentlichkeit, wenn sie unermüdlich einmal auf die natürliche Gelehrigkeit der Molche, zum anderen auf die Gefahr hinwies, die für die menschliche Zivilisation entstehen könnte, wenn man den Salamandern keine sorgfältige, sittliche und auf Vernunft begründete Erziehung angedeihen ließe. So wie die römische Kultur durch den Einfall der Barbaren zugrunde ging, würde auch unser Bildungsstand untergehen, wenn er eine Insel in einem Meer von geistig geknechteten Geschöpfen bliebe, die man nicht an den höchsten Idealen der heutigen Menschheit teilhaben ließe, rief sie prophetisch in 6.357 Vorträgen, die sie in den Frauenclubs in ganz Europa und Amerika sowie in Japan, China, der Türkei und anderwärts absolvierte. Soll eine Kultur erhalten bleiben, muss sie zum geistigen Eigentum aller werden. Wir können das Geschenk unserer Zivilisation und die Früchte unserer Kultur nicht in Frieden genießen, solange es um uns Millionen und Abermillionen unglücklicher und niedriger Geschöpfe gibt, die künstlich in animalischem Zustand gehalten werden. So wie die Parole des 19. Jahrhunderts die Befreiung der Frau war, so muss nun die Losung unserer Epoche lauten: Gebt den Molchen ordentliche Schulen. Und so weiter. Dank ihrer Beredsamkeit und unglaublichen Zähigkeit mobilisierte Madame Louise Zimmermann die Frauen der ganzen Welt und sammelte ausreichende finanzielle Mittel, um in Beaulieu bei Nizza das erste Molch-Lyzeum zu gründen, an dem der Laich, der in Marseille und Toulon arbeitenden Salamander in französischer Sprache und Literatur, Rhetorik, gutem Benehmen, Mathematik und Kulturgeschichte unterrichtet wurde. Etwas geringerer Erfolg war der Mädchenschule für Molche in Menton beschieden, wo hauptsächlich die Kurse in Musik, diätetischer Kochkunst und feinen Handarbeiten, auf denen Madame Zimmermann hauptsächlich aus pädagogischen Gründen bestand, auf auffälligen Mangel an Gelehrigkeit, um nicht zu sagen hartnäckiges Desinteresse der jugendlichen Molch-Lyzeastinnen stießen. Andererseits waren gleich die ersten öffentlichen Examina der Jungmolche überraschend erfolgreich, sodass gleich darauf, auf Kosten des Tierschutzvereins, die Marine Polytechnik für Molche in Cannes und die Molch-Universität in Marseille gegründet wurden. Hier erlangte später auch der erste Molch den Grad eines Doctor Juris.